Die drei schwarzen Prinzessinnen. Ostindien wurde vom Feind belagert, der die Stadt nicht eher verlassen wollte, als bis er 600 Taler erhalten hatte. Da ließen sie austrommeln, wer das Geld zur Stelle schaffen könnte, der sollte Bürgermeister werden. Nun gab es da einen armen Fischer, der fischte auf der See mit seinem Sohn. Da kam der Feind, nahm den Sohn gefangen und gab ihm dafür 600 Taler. Da ging der Vater hin und gab sie den Herren in der Stadt. Und daraufhin zog der Feind ab und der Fischer wurde Bürgermeister. Dann wurde ausgerufen, wer nicht Herr Bürgermeister sagte, der sollte am Galgen hingerichtet werden. Der Sohn konnte dem Feind wieder entfliehen und kam in einen großen Wald auf einem hohen Berg. Der Berg tat sich auf. Da kam er in ein großes, verwunschenes Schloss, worin Stühle, Tische und Bänke alle schwarz behangen waren. Da kamen drei Prinzessinnen, die ganz schwarz angezogen waren und nur ein wenig weiß im Gesicht zeigten. Die sagten zu ihm, er solle nicht bang sein, sie wollten ihm nichts tun, er könne sie erlösen. Da sagte er, das wolle er gern tun, wenn er nur wüsste, wie er das machen sollte. Da sagten sie, er sollte ein ganzes Jahr nicht mit ihnen sprechen und sie auch nicht ansehen. Was er gern haben wollte, das sollte er nur sagen. Wenn sie Antwort geben dürften, wollten sie es tun. Als er eine Zeit lang da gewesen war, sagte er, er wollte gern einmal zu seinem Vater gehen. Da sagten sie, das solle er tun und diesen Beutel mit Gold sollte er mitnehmen. Und diese Kleider sollte er anziehen und in 8 Tagen müsste er wieder hier sein. Da wurde er aufgehoben und war gleich in Ostindien. Da konnte er seinen Vater in der Fischerhütte nicht mehr finden und fragte die Leute, wo der arme Fischer geblieben wäre. Da sagten sie, das dürfe er nicht sagen, sonst käme er an den Galgen. Dann kam er zu seinem Vater und sagte zu ihm, »Fischer, wie seid ihr dazu gekommen?« Da sagte sein Vater, »Das dürft ihr nicht sagen. Wenn dies die Herren von der Stadt gewahr werden, kommt ihr an den Galgen.« Er wollte es aber gar nicht mehr lassen und wurde deshalb zum Galgen gebracht. Als er dort angelangt war, sagte er, »Oh, meine Herren, gebt mir die Erlaubnis, dass ich noch einmal zu der alten Fischerhütte gehen darf.« Dort zog er seinen alten Kittel an, kam wieder zu den Herren zurück und sagte, »Seht ihr es nun?« Bin ich nicht dem armen Fischer sein Sohn? In diesem Zeug habe ich meinen Vater und meine Mutter das Brot verdient. Da erkannten sie ihn, baten ihn um Verzeihung und nahmen ihn mit nach Haus. Da erzählte er allen, wie es ihm ergangen war. Dass er in einen Wald gekommen sei, auf einem hohen Berg, da hätte sich der Berg aufgetan und er wäre in ein verwunschenes Schloss gekommen, worin alles schwarz gewesen sei. Und die drei Prinzessinnen wären gekommen, die wären schwarz gewesen, nur im Gesicht etwas weiß. Die hätten ihm gesagt, er solle nicht bange sein, denn er könne sie erlösen. Da sagte seine Mutter, das müsste wohl nichts Gutes sein. Er solle eine geweihte Wachskerze nehmen und ihnen glühendes Wachs ins Gesicht tropfen. Er ging nun wieder hin und er graute ihm so. Er tropfte ihren Wachs ins Gesicht, als sie schliefen, und da wurden sie halb weiß. Da sprangen alle drei Prinzessinnen auf und sagten, »Du verfluchter Hund! Unser Blut soll über dich Rache schreien! Nun ist kein Mensch auf der Welt geboren und es wird doch keiner geboren, der uns erlösen kann. Wir haben noch 3 Brüder, die sind an 7 Ketten angeschlossen, die sollen dich zerreißen!« Da gab es jäh ein großes Geschrei im ganzen Schloss und er sprang aus dem Fenster und brach sich ein Bein. Und das Schloss sank wieder in den Grund. Der Berg war wieder zu und niemand wusste, wo es gewesen war.